Dr. Ohl, Rainer und das Fragdrache-Format, vom 31. Juli 2018. Der Ventilator mürt auf Hochtouren und Bumsti hockt auf dem Sofa, zu neuen Nutzlosigkeiten bereit. Der helle Schweiß steht ihm auf der Stirn, weil er schon vor Aufnahmebeginn die Patschehändchen, zu Pommesgabeln verkrampft, auf Brusthöhe halten musste. Kaum hat er die Begrüßung absolviert, lässt er sie ächzend sinken. Uff, was ne Anstrengung. Aber er will sich ja für dieses Frageformat, dieses Feuerwerk der Selbstdarstellung, auch extra anstrengen. Anstrengend sind diese Videos eigentlich nur, weil der Leselümmel sich dabei mit monoton sonorer Stimme durch kurze Fragen hindurch buchstabieren und dabei verzweifelt versuchen muss, nicht was zu sagen, immer wenn das Spatzen hören die Laute, die da aus dem Gesichtsschlauch quallen, nicht problemlos zu bekannten Wörtern zusammengerindert kriegt. Für Rainer bedeutet lesen, dass Rainer zu hören und verstehen muss, was der da sagt. Das fällt schon normal intelligenten Zuhörern bisweilen reichlich schwer, für Spatzenhirnier ist es die reine Strafe. Kuscheltiere kauft er sich noch? Ja, wann denn? Wovon denn? Schon mit der ersten Antwort ist klar, dass der Schmalzaffe uns in diesem Video nach Noten die Hucke verlügen wird. Selbst so belangloser Dreck nötigt den Mastbommel zur Lüge, weil er alles wissen, alles können, alles haben muss. Kann ja nicht angehen, dass ein immerhin fast 30-Jähriger fast so was wie man keine Kuscheltiere hat. Speckbepo hat natürlich säckeweise davon. Und eine neue Leserstrategie hat er auch noch. Er versucht erst gar nicht, Sätze zu modulieren. Er liest einfach Wort für Wort ganz langsam und deutlich her. So gelingt es dem Schmandsack, zwei der drei nächsten Fragen korrekt vorzulesen. Ehinke. Und ja, scheiß doch rein. Der Öloge will mal wieder unglaublich lustig und selbstironisch sein. Das ist immer besonders schwer auszuhalten. Erstens ist es ungefähr so lustig wie ein Poet Rüsslam. Zweitens auch ungefähr so authentisch und professionell vorgetragen. Und drittens wirft es die unklärbare Frage auf, was diese Aktion eigentlich soll. Glaubt der Käsekracher allen Ernstes, er könne damit Zuschauer für sich gewinnen? Wer ist eigentlich die Zielgruppe für dieses Format? Neunkömmlinge, die sich einen ersten und hoffentlich positiven Eindruck vom ach so selbstironischen Wurstwabbel machen sollen, werden auf jeden Fall nicht angesprochen. Dieses Format richtet sich nur an Zuschauer, die seine gesamte Hintergrundgeschichte in- und auswendig können. Denn wer irgendwas nachfragt, das schon mal vorgekommen ist, wird sofort heruntergeputzt. Schwibschwabbel hat keine Lust mehr, alles immer wieder sagen zu müssen. Er hat doch auch schon tausendmal bei ganz vielen Gelegenheiten zugegeben, dass er selbst Fehler gemacht hat. Das muss doch langsam mal reichen, Ed Sattler. Welche das wohl waren, hat er bei keiner Gelegenheit gesagt. Es reicht, die Generalbeichte scheiße gebaut zu haben, und dann soll auch langsam mal gut sein. Schwibschwabbel wäre nicht Schwibschwabbel, wenn er der Erwähnung dieser mysteriösen eigenen Fehler nicht sofort ein Allerdings oder ein Aber folgen ließe, in dem haltlosen Gelüge, das er hier anstelle von interessantem Gehalt präsentiert. Finden sich beide, denn die anderen sind ja alle auch scheiße. Und in Rainers Klöterkorb ist das immer noch die allerbeste Absolution. Er bleibt, wie er ist, er kann sich aufführen, wie er will, wenn nur die anderen auch Scheiße bauen und angefangen haben. Das galt damals in der Baumschule schon, so hat er es abgespeichert als Gewissheit in seinem armen, dummen Knallkopf. Genau wie es nach wie vor als Selbstkritik gilt, wenn man einfach nur zugibt, beileibe nicht der Beste zu sein. Dann darf man auch die anderen kritisieren, die nämlich keine Effekte verwenden oder es gleich ganz unterlassen, sich im Weltnetz zum Obst zu machen. Wer so viel gesunden Menschenverstand mitbringt, möge bitte gleich das dumme Maul halten, der wird nämlich von unseren Suppenumbauern gleich von vornherein ignoriert. Neunkömmlinge sind, wie gesagt, bei diesem Format nicht gefragt. Alte Hasen aber auch nicht. Die sollen keine indiskreten Fragen stellen, die haben nämlich von unserem dicken, fetten Pfannkuchen in der Vergangenheit genauso viel erzählt und präsentiert bekommen, wie er preiszugeben bereit ist. Alles andere ist Privatsache, das geht keinen was an. Stellt sich also wiederum die Frage, was denn eigentlich der Sinn dieses ganzen erzbekloppten Formats sein soll. Nur gut, dass der Zipfelklatscher selbst die Antwort darauf gibt, indem er per Einblendung, 8 Fehler in 26 Wörtern, ja scheiß doch rein, die Sorte Interviewfragen einblendet, die er sich so vorgestellt hat und die sich sämtlich auf dem Niveau des Drachenladi-Gesprächs bewegen. Dass die Fragesteller da ähnlich stark in ihn verknallt sein müssten, wie der Suppengmobo in sich selber, kriegt er natürlich nicht in seinen Spatzenhirn. Auf dem Planeten Rainer leben wohl tatsächlich Zuschauer, die sowas wissen wollen. Hageldumme Banalitäten, nach denen kein Hahn kräht eben. Und gleich zwei davon haben mit Kuscheltieren zu tun, da hat die erste Frage das Spatzenhirn wohl richtig in Rinderlaune gebracht. Das dauert noch ein Weilchen, bis es von diesem hochbrisanten Thema wieder loskommt. Im nächsten Stream taucht bestimmt ein ganz doll lustiges Kuscheltierchen auf, falls Schwibschwarti eins findet in dem ganzen Drecksgelumpe, das seinen Lebensraum bis an die Schmerzgrenze anfüllt. Es wird ja alles nicht besser. Zum Finale läuft der gute, Alte Lügen läutet dann nochmal zur Höchstform auf und während er krampfhaft Augenkontakt mit der Kamera hält, erzählt der Schandsack eine Räuberpistole des Inhalts, dass sein eiserner Heldenmut angesichts des unverdienten Hasses schon mindestens, einem seiner treuen Fans das Leben gerettet hat, denn ohne den Durchhaltelort hätte der sich weggehängt. Nicht genug, dass Ort und Zeit dieses lebensprägenden Ereignisses ihm nicht mehr geläufig sind, genauso gut könnte er behaupten, das Ganze sei passiert, als er am Todestag seines Vaters auf dem Weg ins Waisenhaus war, um dort Spielsachen zu verschenken. Nein, darüber hinaus muss er sich mit dieser faustbedingten Lüge auch gleich noch seine ganze erbärmliche Scheißexistenz schönlügen. Deshalb macht er weiter. Nicht, weil er ein erzblöder, bocksturer Knallkopf ohne Perspektive ist, der einfach keine andere Wahl mehr hat. Nein, er ist ein Held. Seine Sturheit muss so, sonst sterben Menschen. Rollo. Alle, man kann es sich wirklich alles nicht mehr ausdenken. Andere fast 30-Jährige können sich genau an den Ort und den Zeitpunkt erinnern, als sie die Beförderung erhielten, oder zum ersten Mal ihr Kind hielten, oder diese zwei geilen Negerinnen auf einmal weggeflankt haben oder was auch immer man so als Hochlicht der eigenen Existenz verbuchen kann. Unser Prallo hingegen führt ein so und so bärmliches Drecksleben, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als auf die Frage nach dem schönsten Moment in dieser verlumpten und an die Wand gefahrenen Ranz-Existenz eine faustbedicke Lüge zu erfinden, die nicht etwa das Mitleid des Hörers erregt, sondern ob ihrer frechen Selbsttätigkeit einfach nur das Blut ins Auge treibt und nicht nur dorthin. Rollo. Alle, ihr könnt das nicht sehen, aber ich sitz hier mit ner Wutlatte. Kannst du dir nicht mehr ausdenken, Gottverdomme. Doch, der Speckwippo, der kann. Er kratzt sich kurz am Kopf, sobald die Lüge fertig gerendert ist. Aber dann wird ganz ohne Hektik weiter gelogen. Dabei steigert sich Bums dieser See in die erstunkene Meer von der eigenen Standhaftigkeit und Edelsinnigkeit hinein, dass er noch einen improvisierten Kindermut-Moch-Sermon ins Netz kubbert. Vollends zufrieden damit, was für ein großartiger Kerl er doch ist, attestiert er sich danach noch alle Qualifikationen eines Motivationsstreiners. Endlich eine Stelle in diesem Dreck, die nicht heillos zusammengelogen ist. Ja, Motivationsstreiner wäre einer der wenigen Jobs, die Rainer durchaus hinkriegen könnte, wenn er nur nicht so abstoßend hässlich wäre, der stinkende Schmannschmock. Möglicherweise ist der Sinn dieses ganzen Elends ja auch nur, dass die Talkkerneile dringend einen kleinen Boost gebraucht hat. Sich ein wenig zurückziehen in eine kuschelige Traumwelt voll niedlicher Plüschtiere, in der es keinen Rudi mehr gibt, in der er als Menschenrettender-Held gefeiert wird und Heerscharen von Bewunderern Infanterie auf Schülerzeitungsniveau abfragen. Passt ja dazu, dass er eine Frage nach seiner Traumwelt beantwortet, und natürlich wieder lügt dabei, denn dieses Video ist die Traumwelt, die er sich errichtet hat und die er um jeden Preis gegen die böse Realität verteidigen will. Und wenn's sein muss, dann eben mit Gewalt. Also dem anderen Fressklitsch, diesem schlitzäugigen Abschaum mit der Mädchenstimme nochmal Schläge androhen und dann war's das aber auch. Uff, anstrengend. Die Laune hebt sich merklich, als der Schmunzens endlich vorbei ist. Dabei könnte alles so schön sein auf dem Planeten Rainer, wenn er dazu nur nicht immer so viel lesen müsste, Gottverdomme.